Hast du schon einmal Samen und Pflanzen in die Erde gesteckt? Aus dem Samen wächst eine Pflanze. Im Samen sind Nährstoffe gespeichert. Es braucht dann Wasser, Erde, Wärme und Licht. Und die Pflanze wächst. Egal wie groß die Pflanzen werden, ihre Samen sind meistens klein. Wie bei den Menschen. Embryonen sind so klein, dass sie im Bauch der Mama Platz haben. Bei Pflanzen heißen die Embryonen Keimlinge und sie haben in den Samen Platz. Wer die Samen von Pflanzen auf die Erde streut, der sät sie aus. Im Frühling und Sommer werden die meisten Samen gesät. Im Herbst ist es schon zu kalt für die Saat. Die Samen keimen dann nicht mehr, die Pflanzen wachsen nicht mehr oder sie erfrieren im Winter. Die meisten Samen warten auf den Frühling. Sie sind durch die Hülle des Samens geschützt. Wenn im Frühling die Temperaturen steigen, erwachen die Samen und die Pflanzen beginnen zu wachsen. Blumen brauchen im Frühling auch immer eine Weile, bis sie blühen. Es gibt aber nun Blumen, die schon ganz bald im Frühling blühen. Krokusse, Tulpen, Narzissen, Märzenbecher. Das sind Blumen, die wir Menschen in den Gärten gerne haben, weil sie nach dem Winter bald Farbe in die Gärten bringen. Wir sehen ihre Samen nicht aus, sondern stecken sie schon im Herbst als Pflanzen im Winterschlaf in die Erde. Diese Pflanzen im Winterschlaf heißen Blumenzwiebeln. Zwiebeln, weil sie aussehen wie die Zwiebeln, die wir essen, und Blumen, weil aus ihnen Pflanzen wachsen, die blühen. Die Blumenzwiebeln sind im Vergleich zu Samen groß. Sie sind groß, weil sie besonders viele Nährstoffe gespeichert haben. Es sind keine kleinen Keimlinge darin, sondern fertige Knospen. Das sind Blätter und Blüten, die bereits weit entwickelt sind und bereit sind zu wachsen. Wenn wir Blumenzwiebeln pflanzen, graben wir im Herbst ein Loch. Es soll doppelt so groß sein wie die Blumenzwiebel, die wir pflanzen. In dieses Loch geben wir die Blumenzwiebel hinein, mit der Spitze nach oben. Wir füllen das Loch wieder mit Erde und drücken die Erde fest an. So kommt die Blumenzwiebel im Boden gut über den Winter. Wenn im Frühling die Temperaturen steigen, geht es los. Nach unten hin wachsen Wurzeln und nach oben hin wächst eine Pflanze. Bald sehen wir im Frühling viele bunte Farben im Garten. Wenn du diese Geschichte gerne langsamer hören möchtest, dann geh auf www.slowscience.at. Dort hörst du diese Naturgeschichte in langsamem Deutsch und dort findest du auch Vokabel und Wörter erklärt. Du findest auch ein Quiz und weitere Lernunterlagen zu diesem Thema. www.slowscience.at. Ja, und auf Füchs, dort wo du diese Geschichte jetzt gehört hast, da gibt es auch viel zu lesen über Geschichten und Phänomene aus der Natur. www.phyx.at www.phyx.at Deine Seite zum Auskennen.